3 Club Night. Heute mit Talazzo XLC, Techno Club Frankfurt Dorian Gray. Kurz vor 10, jetzt geht's gleich weiter. Wird ein bisschen was heftiger. Thank you. drei Platten als Metallerzweig XLC aus dem Picknup Dorian Gray, ganz schnell gesagt. Und die Leute meinen, ich kriege jetzt nicht mehr ein Mikrofon, deswegen würde ich mich dafür. Digital Man. We'll be right back. 3 Club Night. Und ihr hört gerade was Neues von mir. Die erste Talerzeug CC, die auf den Markt kommt, Eternal Mystery. Ab Oktober gibt's die. Exklusiv hier. Club Night mit Color 2 XLC heute. We'll be right back.

HR3 Club Night. Heute mit Talat 2XLC aus dem Techno Club Dorian Gray. We'll be right back.

Club Night. 31.08. Ein historisches Ereignis. Heute zum ersten Mal wieder mit mir. Talat 2XLC, Techno Club Frankfurt, Dorian Gray. Und eins sage ich euch, nächste Woche ist wieder Tetsuo am Freitag. Und da will ich euch alle bei mir sehen. Diesmal eine fette Party mit Pascal, Feos, LB, Robbie Rob, natürlich mit mir und vielen anderen. Und da geht richtig was los. Also seid am Freitag dabei. Tetsuo und Techno Club Dorian Gray. Ich erzähle aus dem Techno Club Frankfurt und ich grüße hier den Martin Unger, der hat nämlich heute Geburtstag. Wow. Feier nicht so viel, Martin. Genau, 23.30 Uhr, HR3 Radioservice. Auf der Bundesstraße 42 fallen da an der Nacht zwischen Bendorf und Neuwied besteht keine Gefahr mehr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug. A66, Wiesbaden Richtung Frankfurt. Zwischen Hofheim und Kräftler Dreieck Fahrbahnsperrung nach einem Unfall. Vorsicht, das Stauende befindet sich in einer Kurve. In der Gegenrichtung Behinderungen wegen Schaulustiger. Verkehrsteilnehmer mit Ziel Frankfurt wird empfohlen, ab dem Wiesbadener Kreuz über die A3 bis zum Frankfurter Kreuz und von dort über die A5 nach Frankfurt zu fahren. Taler 2 XLC in der HR3 Club Night. We'll be right back.